Der Grill-Zombie-Podcast. Interessantes und Abgefahrenes aus Grill und Pfanne. Herzlich willkommen zur Folge 2 des Grill-Zombie-Podcasts. Heute mal vom Balkon. Ich stehe hier neben meinem Kugelgrill. Ich habe hier so einen Holzkohle-Kugelgrill von Rösler. Und zwar ist das ein Nummer 1 Sport F50. Und das ist eine ganz witzige Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Hier gibt es eine Facebook-Gruppe Einberg Flohmarkt und da hatte eine Frau den angeboten. Die hatte sich von ihrem Mann getrennt und hat jetzt gesagt, jetzt grill ich mal schön, hat sie sich den gekauft. Dann hat sie gemerkt, ist doch nicht ihrs. Und hat sie den also in die Facebook-Gruppe gestellt, habe ich gesehen. Habe mich gemeldet und bin hingefahren, habe den abgeholt, günstig geschossen und habe noch einen halben Sack Kohle und Grillanzünder dazu gekriegt. Wir haben heute herrliches Grillwetter, 20,8 Grad, was will man mehr. Und ich heiz jetzt erstmal den Grill vor und wir hören uns gleich wieder. Ich bin ja ein Freund von Burgern und heute mache ich mal einen sogenannten Sloppy Joe Burger. Was ist das? Heißt übersetzt Schlampiger Joe. Ist entstanden in Florida in einer Bar, in der auch Hemingway verkehrte. Und die haben den halt zum ersten Mal gemacht. Besteht also quasi aus einer Hackfleischsoße, die einfach nur auf den Burger kommt und das ist eine ganz schöne Sauerei. So, der Grill ist auf Temperatur und ich werde jetzt als erstes mal das Burgerbun ein wenig anrösten. Direkt über die Hitze legen. Ist ziemlich schnell geht das. Man darf da nicht so lange warten, dann ist es verbrannt. Von beiden Seiten ein bisschen anrösten. Das Ganze dauert nur ein paar Sekunden. So, ich habe hier jetzt eine Eisenpfanne auf den Grill gestellt. Und da gebe ich jetzt als erstes ein bisschen Öl rein. Ein Esslöffel oder zwei. Als nächstes oder als erstes werden jetzt erstmal ein paar Zwiebeln angeröstet. Ich habe hier eine kleine Zwiebel genommen. Nur ein bisschen glasig werden lassen. Alles andere kommt dann später. Das ist ja das Schöne an dem Sloppy Joe Burger, dass man alles nacheinander in die Pfanne haut und das schön einköcheln lässt für die Hackfleischmasse. So. Als nächstes haben wir hier, das ist für einen Burger, eine Viertel Paprika und eine halbe Tomate. Geben wir auch einfach dazu. So, ich gebe hinzu 150 Gramm Hackfleisch. Das wird schön angewurzelt. Jetzt wird das Gemüse mit dem Hackfleisch schön durchgemengt. Und jetzt wird das auch schon ein bisschen gewürzt. Ich habe hier eine Würzmischung, die heißt Rebrepua. Ihr könnt auch jede Würzmischung nehmen, die ihr wollt. Und wenn ihr keine Würzmischung habt, dann nehmt ihr einfach Salz und Pfeffer. Viele Zutaten haben wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt noch ein wenig Schärfe hinein. Ich habe hier eine scharfe Chilisauce. Davon nehme ich mal ein Viertel Teelöffel. Wenn ihr Schärfe haben wollt, könnt ihr natürlich noch mehr nehmen. Und ein Esslöffel Barbecue-Soße kommt da noch drauf. Wieder alles vermengen. Ach, das duftet schon sehr schön. Zwei Zutaten fehlen jetzt noch. Ich gieße das Ganze mit etwas Apfelsaft auf und lasse es noch mal ein bisschen einkochen. So, jetzt hat das schon die richtige Konsistenz, richtig schön schlotzig. Und damit es jetzt noch ein bisschen cremiger wird, mache ich jetzt noch ein bisschen Käse dran. Auch schön unterrühren und ziehen lassen, damit der Käse schön zerläuft. Tja, von der Menge her ist es jetzt doch ein bisschen mehr geworden. Also 100 Gramm Hackfleisch hätten auch gereicht. Naja, den Rest kann ich ja dann nochmal aufwärmen. Oh ja, jetzt wird das richtig schön cremig hier. Zwischendurch kann ich ja noch mal ein Update zu meinen Chilis geben. Also ich hatte mal vergessen zu gießen. Die stehen ja nur in so 10 cm Töpfen. Und zwei hingen dann ganz traurig runter. Aber Chilis sind hart im Nehmen. Und habe ich gegossen und nach einer halben Stunde standen wieder eins. Ja, die Temperaturen sind nachts noch nah am Gefrierpunkt und deshalb will ich die mal noch nicht ins Gewächshaus oder nach draußen pflanzen. So, unsere Hackfleischmasse ist jetzt fertig. Das heißt, wir können anrichten. Eine schöne Portion hier auf das Unterteil vom Burger Bun geben. Und dann das Oberteil drauf. Wer mag, kann noch Salat drunter machen. Ich habe hier jetzt einen Rucola-Salat drunter. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie die ganze Geschichte schmeckt. Ja, jetzt ist das Problem mit dem Essen, weil das ja ziemlich sämig ist. Einfach mal hinten ein bisschen zusammendrücken und dann beherzt reinbeißen. Mmh, hervorragend. Schmeckt im Prinzip wie eine Bolognese-Soße auf dem Hamburger. Ja, das werde ich garantiert nochmal wieder machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.